Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 57 mit Weldon Irvine, Ramsey Lewis, The Clovers mit Fan Waltz, Professor Longhair, Jimmy Jancy, Art Blakey's Jazz Messengers mit Bobby Timmons, Sonny Clark, Otis Spann, Lafayette Leak, Johnny Johnson, Moon Mulliken, Jerry Lee Lewis, Lee Dorsey und Alan Toussaint und Art Holtz. Pianist Art Holtz wurde 1904 im Süden der Ukraine geboren. Unwahrscheinlich, dass er damals schon diesen Namen trug. Mit Avantgarde, Bebop und dergleichen hatte er wenig oder sogar nichts am Hut. Er mit Musikern wie Louis Armstrong, Gene Krupa, Pete Johnson, Sidney Bechet, mit denen er auch schon auftrat und aufnahm. Den Tennessee Waltz spielte er dann auch eher im Sechs-Achtel-Takt, denn im Dreiviertel. Weldon Irvine war um die 40 Jahre jünger als Art Hodes und spielte ein E-Piano auf Bananas aus dem Jahre 1973, ebenso wie Ramsey Lewis auf seinem Cover der Beatles-Nummer Sexy Sadie. Thank you. Die Clovers waren eine Doo-Wop-Gruppe der ersten Stunde, das heißt, sie existierten seit der zweiten Hälfte der 1940er Jahre. Ihr größter Hit war 1959, Love Potion No. 9, das Oldie-Fans meist in der Version der Searchers aus Liverpool bekannt sein dürfte. One Mint Julep wurde einige Jahre davor aufgenommen, am Piano Van Waltz, der zu dieser Zeit Hauspianist bei Atlantic Records war, und mit Musikern und Sängern wie Laverne Baker, Joe Turner und Ruth Brown aufgenommen hatte. Professor Longhair war der gleiche Jahrgang wie Van Waltz, 1918, und ein sehr großer Einfluss auf die Pianisten aus New Orleans, allen voran Fats Domino, Alan Toussaint und Dr. John. Wir hören Baby, Let Me Hold Your Hand aus den 50er Jahren. One early morning, as I was walking, I met a woman, started talking. I took her home to get a few nips, but all I had was a mint julep. One mint julep was the cause of it all. But all I know is we should have bought it. I stole a kiss and then another. I didn't mean to take it further. One mint julep was the cause of it all. Father, he said, I saw you wet. You kissed my daughter, got to wait right now. Oh, face of slaughter, I didn't know just what I was doing. I had to marry, oh, face ruin. A mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. Was the cause of it all. I don't want to bore you with my troubles, but from now on I'll be thinking double. I'm through with flirting and drinking whiskey. I got six extra children from a getting frisky. Oh, a mint julep, a mint julep, a mint julep. Was the cause of it all. Baby, let me hold your hand. Chuck Berry war der Begründer der Rock'n'Roll-Gitarre, während T-Bone Walker und Charlie Christian die Urväter des Blues- bzw. Jazz-Stils auf der E-Gitarre waren. Übertragen auf das Boogie-Woogie-Piano kann man Letzteres auch über Jimmy Janzy sagen, der irgendwann um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Chicago geboren wurde. Er legte also den Grundstein für etwas jüngere Pianisten wie Albert Emmons oder Meat Lux Lewis. Lewis nahm sogar 10 Jahre vor Janzy Platten auf, der erst 1939 damit anfing. Aus dem gleichen Jahr stammt auch die Nummer, die wir gerade hörten, nämlich Lucille's Lament. Wir bewegen uns 19 Jahre vorwärts in der Zeit. Von 1939 und Jimmy Janzy geht's in das Jahr 1958 für die nächsten beiden Titel. Art Blakey's Jazzman's Messengers mit dem Titel Moanin', geschrieben von Bobby Timmons, den wir auch am Piano hören. Im Anschluss daran Sonny Clark, Softly as in a Morning Sunrise, beides Pianisten, die man stilistisch gut miteinander vergleichen kann. Thank you. folgenden drei Pianisten, Otis Spann, Lafayette Leake und Johnny Johnson, sind alle eng mit dem Chess-Label in Chicago verbunden, beziehungsweise waren in den 50er Jahren damit verbunden, teilweise auch noch in den 60er Jahren. Wir hören jetzt Aufnahmen aus verschiedenen Jahrzehnten mit ihnen. Otis Spann, Sometimes I Wonder, aufgenommen für Vanguard Records 1966. Da hatte er gerade eine Solokarriere angestrebt, nachdem er seit den 50er Jahren in der Muddy Waters Band eine Konstante war. Auf Sometimes I Wonder klingt Otis Spann allerdings sehr heiser. Das war dann doch eher die Ausnahme als die Regel. Ob der nächste Pianist Lafayette Leake überhaupt mal gesungen hat, ist mir zumindest nicht bekannt. Slow Leake aus dem Jahre 1957 ist natürlich auch ein Instrumental. Im Anschluss daran Johnny Johnson, der Hauspianist auf den legendären Aufnahmen von Chuck Berry. Auch nicht gerade ein Mann, der oft gesungen hat, aber ab und zu tat er es dann doch. Tanqueray aus dem Jahre 1990 an der Gitarre und im Background-Chor übrigens Keith Richards. Sometimes I wonder, but I ain't got the wonder no more. Sometimes I wonder, but I ain't got the wonder no more. I found me a woman and a little girl, she lived next door. My baby come home this morning, said she had a nice, nice time. Baby come home this morning, told me she had a nice, nice time. And I asked my baby, what was on her worried mind? Well, all right, baby. Don't go crazy, baby. Baby, I'm gonna lose my mind. If I don't go crazy, baby, little girl, I'm gonna lose my mind. I'm in love with you, woman. Keep me bothered all the time. what I got to say. I said, listen to me, baby, and hear what I got to say. I'm going around the corner and have me a drink of Tangeray. Come on, baby, and do like I say. I say, come on, baby, and do like I say. We're going around the corner and have a drink of Tangeray. Nachdem wir jetzt drei Blues-beeinflusste Pianisten hörten, die im Rock'n'Roll und Rhythm and Blues ihr Zeichen setzten, kommen wir zu Country-Musikern, die ebenfalls in der Country-Musik und vor allem letzterer Jerry Lee Lewis im Rock'n'Roll ihr Zeichen, ein Zeichen setzten. Moon Mulligan, Seven Nights to Rock, ein Titel, den er in den 50er Jahren aufnahm. Moon Mulligan war 1909 in Texas geboren und hatte seit der zweiten Hälfte der 30er Jahre Schallplatten veröffentlicht. In den 50er Jahren war er dann für die Teenager, die Platten dieser Richtung kauften, doch etwas zu alt. Seven Nights to Rock wurde kein Erfolg. Frustriert war Moon Mulligan und vor allem seine Plattenproduzenten. Bei Jerry Lee Lewis war das komplett anders. This Must Be the Place ist allerdings dann schon Mitte der 60er Jahre aufgenommen worden, als die Beatles nicht nur in Großbritannien, sondern auch in der USA regierten und vorgaben, was en vogue ist und was nicht. Jerry Lee Lewis war es zu dieser Zeit dann nicht mehr. Trotzdem viel Spaß mit Moon Mullican, Seven Nights to Rock und Jerry Lee Lewis, This Must Be the Place. I got seven nights to rock, I got seven nights to roll. Seven nights I'm gonna have a whirl, seven nights with a different girl. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. Monday at Sister Susie's ball, Tuesday at the old dance hall, Wednesday at the Roadhouse Inn, Thursday at the Lion's Den, Friday at the Chatterbox, Saturday and Sunday, everybody rock. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. Seven nights I'm gonna have a whirl, seven nights with a different girl. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. Chicken in a different place. Seven nights to rock, seven nights to roll. Monday, I'm gonna rock with Jane. Tuesday, it's gonna be Lorraine. Wednesday, I'm taking Nancy Lee. Thursday, it's Jenny Lou and me. Friday, I'm gonna jive with Sue. Saturday and Sunday, any chick will do. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. Seven nights I'm gonna show my face with a different chicken in a different place. Seven nights to rock, I got seven nights to roll. That I never been here before. I see strange faces at the door, but something kind of tell me that I'm gonna like it here, right here. See the pretty little girl with the hair so long, got a whole lot of shaking going on. Smoke in the air and I can't see so clear. Oh, I'm telling you now, this must be the place. I heard about it before. Ooh, this must be the place. Come on, everybody, won't you shake a little more? They got 16 girls, every guy. If I can't get one, I don't know why. Or something funny just happened, two done give me the eye. Come on now, yeah, this must be the place. I heard about it before. This must be the place. Ooh, come on, everybody, won't you shake a little more? Whoa! heutige Ausgabe von Framats musikalischen Fundbüro war dem Piano und dem E-Piano gewidmet. Wir hörten Boogie, Blues, Honky Tonk, Jazz, Rock'n'Roll, Rhythm and Blues und Funk. Jetzt fehlt noch Soul. Das war's. Danke sagt Frank Framat Matthias. Alan Toussaint und sein Sänger Lee Dorsey bilden den Schlusspunkt. Confusion, alles Gute. Confusion, baby. Confusion. Confusion, baby. Confusion. Confusion, baby. Confusion, baby. Confusion. Heaven help the man who is confused. Confused as I. She keeps me guessing. Confused. Oh me, oh my. One minute I'm a happy, next minute I'm a loser. Confusion, baby, I don't know what to do. I don't know whether I'm a going or coming. I just don't understand this woman. Confusion, baby. Confusion. Won't be the man that has a peace of mind. Won't be the fool like me. Confused. I worry all the time. There should be a place for heartbreakers like you. Confusion, baby. Confused. I'm so confused. I don't know whether I'm going or coming. I just don't understand. It's a woman. Confusion, baby. Confusion. Confusion, baby. Confusion. Oh. Confusion, baby. Confusion. Confusion, baby. Confusion. Heaven help the man who is confused. Confused as I. She keeps me guessing. Confused. Oh me, oh my. One minute I'm a happy, next minute I'm a loser. Confusion, baby. I don't know what to do. I don't know whether I'm going or coming. I just don't understand it. The woman confusion, baby. Confusion. Confusion, baby.